إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, wir haben die letzten zwei Wochen, Alhamdulillah, die Symptome des schwachen Imans festgestellt. Woran kann man erkennen, dass wir einen schwachen Iman haben? Was sind die Merkmale, was sind die Zeichen von einem schwachen Iman? Diese Sachen haben wir durchgenommen und wir haben etwa 21 Merkmale, Symptome genannt von einem schwachen Iman, und ihr findet die Unterrichte auf hasanat.de unter Audios, könnt ihr sie runterladen, Alhamdulillah. Heute gehen wir über in die Ursachen bzw. die Gründe des schwachen Imans. Also warum hat ein Muslim, warum hast du dieses Merkmal, dieses Symptom, die wir aufgezählt haben, warum hast du diese Symptome? Warum tauchen sie bei dir auch? Was ist der Grund für deinen schwachen Iman? Wir werden es inshallah in einem Unterricht komplett durchmachen, sodass wir nächste Woche mit der Heilung des schwachen Imans anfangen können, bi'idhnillahi ta'ala. Es gibt zahlreiche Gründe für einen schwachen Glauben. Einige sind dieselben wie die Symptome, die wir genannt haben. Wie das Begehen von Sünden zum Beispiel. Oder das Beschäftigtsein mit dieser Welt. Diese Sachen sind auch Gründe natürlich für einen schwachen Iman. Nicht nur Symptome. Sondern wenn du eine Sünde begehst, ist es auch ein Grund für einen schwachen Iman. Und gleichzeitig ist es ein Zeichen, ein Symptom von einem schwachen Iman. Aber im Allgemeinen kann man sagen, dass der allgemeine Grund für einen schwachen Iman ist das sich entfernen vom Glauben. Das sich entfernen vom Glauben. Ja? Wenn du dich in deiner Religion entfernst, sie nicht lernst oder die Grenzen Allahs überschreitest. Je mehr du dich von der Religion entfernst, desto schwächer wird dein Iman. Das ist der Grund für Erniedrigung. Das ist der Grund für Demütigung. Und das ist, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in Ahmed und Abu Dawud überliefert. Er sagte über die Demütigung, die über uns gefallen ist wegen unserem schwachen Iman, allgemein Demütigung und Erniedrigung. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, er, also Allah, wird sie, was die Erniedrigung, die Demütigung, so lange nicht aufheben, bis ihr zur Religion zurückkehrt. Subhanallah. Er wird sie so lange nicht aufheben, bis ihr zur Religion zurückkehrt. Deswegen ist das sich entfernen von der Religion, sich entfernen von dem Glauben, der erste und wichtigste Punkt oder der allgemeine Oberbegriff, der allgemeine Oberpunkt von den Gründen des schwachen Imans. Aber ich werde inshallah jetzt Gründe nennen, auf die man eventuell nicht so schnell kommt. Oder die einem nicht so schnell einfallen. Wie zum Beispiel als erstes, sich zu lange von einer mit Glauben gefüllten Umgebung fernzuhalten. Sich zu lange von einer mit Glauben gefüllten Umgebung fernhalten. Schrägstrich von der Gemeinschaft fernhalten. Ja, von der Gemeinschaft fernhalten. Dies führt zu einem schwachen Iman. Ja? Wie zum Beispiel sich fernhalten von der Moschee, sich fernhalten von Unterrichten, sei es auch nur im Internet wie hier, wie wir da machen, sich fernhalten von Geschwistertreff, sich fernhalten von Koran-Unterrichten, sich fernhalten allgemein zur Moschee zu gehen, Brüder zu treffen oder die Schwestern-Schwestern-Treff zu machen. Wenn man sich von diesen Dingen fernhält, dann ist das ein Grund für einen schwachen Iman. Das führt dich dazu. Das führt dich zu einem schwachen Iman. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt dazu, ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor der Ermahnung Allahs, subhanallah. Ist es denn nicht Zeit für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen demütig werden vor der Ermahnung Allahs, also vor dem Koran und allgemein vor der Ermahnung und vor dem, was mit der Wahrheit herabgekommen ist, ja, auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie nicht wie diejenigen sind, ja, wie wäre ja Allah, dass sie nicht wie diejenigen sind, denen zuvor die Schrift gegeben wurde, wie die Christen und die Juden. Ja. Es aber ihnen zu lange gedauert hat und so ihre Herzen sich verhärtet haben und viele von ihnen sind die Frevler. Und viele von ihnen sind Frevler, Sündiger. Ja. Und das ist, diese Eier ist hauptsächlich bezogen auf die Juden, die damals auf Musa a.s. gewartet haben. Als Musa a.s. hoch zum Berg ging, als er ein Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala hatte, ein Gespräch mit Allah subhanahu wa ta'ala, kein Treffen, ein Gespräch mit Allah subhanahu wa ta'ala hatte, und er ihnen sagte, wartet, ich komme so und so viele Tage. Er hatte 30 Tage gesagt, doch Allah subhanahu wa ta'ala hat noch 10 Tage draufgelegt, und es hat ihnen zu lang gedauert. Ja, dass dieser rechtschaffene Mann von ihnen weg war, oder derjenige, der diese Umgebung mit Glauben füllte, weg war, es hat ihnen zu lange gedauert, so haben sich ihre Herzen verhärtet und sie sind zu Sündern geworden. Sure 57, Vers 16. Sure 57, Vers 16. Die Gelehrten sagen, dass diese Eier zeigt, dass zu viel Zeit weg von einer Umgebung, die mit Glauben gefüllt ist, zur Schwächung des Imans führt. Zum Beispiel, wenn eine Person aufgrund einer Reise oder Arbeit lange von seinen Glaubensgeschwistern entfernt ist, getrennt ist. Er muss arbeiten, es gibt solche Arbeiten, die sind so zwei, drei Monate entfernt und die müssen sich trennen. Oder manche gehen in Urlaub 2, 3 Monate und trennen sich von dieser Glaubensgemeinschaft, wo sie eventuell tagtäglich oder sehr oft sind. So wird diese Atmosphäre des Glaubens ihm entzogen und er vermisst auch diese Atmosphäre. Und diese Atmosphäre ist auch der Grund oder ist die Kraft, wo sein Herz Iman schöpfen kann. Denn wenn sich die Muslime treffen, dann entsteht meistens eine Umgebung gefüllt mit Glauben. Der Gläubige ist alleine schwach, aber stark mit seinen Geschwistern. Und wenn er sich zu sehr entfernt, droht ihm sogar der totale Verlust. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon sagte, überliefert in einem Hadith von Abu Darda in Ahmed und Abu Dawud, die Gemeinschaft ist euch vorgeschrieben, denn der Wolf frisst das einzelgehende Schaf. Die Gemeinschaft ist euch vorgeschrieben, denn der Wolf frisst das einzelgehende Schaf. Der Einzelgänger ist derjenige, der sich von der Gemeinschaft entfernt. Aus welchen Gründen auch immer. Und der Wolf ist der Shaitan, der dich leicht an sich reißen kann, da du entfernt von der Gemeinschaft bist. So hat der Shaitan ein leichtes Spiel mit dir. Entweder verfällst du in eine Sekte oder fällst sogar ganz vom Islam ab, und das wäre ein sehr großer Verlust für dich. Al-Hasan al-Basri radiallahu anhu sagte, und Al-Hasan al-Basri ist ein Großgelehrter von den Atba-Tabi'in, und er hat auch geschrieben den Scharh zu Al-Bukhari, Fath al-Bari heißt es. Ein großer Gelehrter, mashallah. Möge Allah mit ihm zufrieden sein. Er sagte, und hört man gut zu, liebe Geschwister, er sagte, unsere Brüder sind uns lieber als unsere Familien. Subhanallah. Wie geht sowas? Wie können uns unsere Brüder oder unsere Schwestern lieber sein als unsere Familien? Geht das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Subhanallah. Er sagt, denn unsere Familien erinnern uns an diese Welt, aber unsere Brüder erinnern uns an das Jenseits. Subhanallah. Denn unsere Familien erinnern uns an das Diesseits. Aber unsere Brüder erinnern uns an das Jenseits. Ja, wenn du in die Moschee gehst, dich mit deinen Brüdern triffst, dich mit deinen Schwestern triffst, dann gedenk dir Allah. Dann sagst du zu deinen, hast du gehört, hast du diese Eier gelesen, hast du den Scharh gelesen, hast du den Unterricht angehört. Oder ihr trefft euch zu einem Unterricht. Ja, und ihr redet und euer Iman steigt. Deswegen erinnert ihr euch gegenseitig an Allah. Doch zu Hause in der Familie, natürlich, ihr erinnert euch auch an Allah. Und das Beste ist natürlich, wenn der Mann seine Frau erinnert und die Frau seinen Mann erinnert. Aber wir wissen alle, dass es schwierig ist in der Familie und die Familie in der Familie auch viele Streitigkeiten geben kann und man sehr wenig Zeit hat, mit der Familie zusammen an das Jenseits zu denken. Und mit der Familie zusammen an das Jenseits zu denken, ist auch schwieriger heutzutage geworden als mit seinen Geschwistern und das ist auch traurig. Auf jeden Fall, wenn also die Abwesenheit von der Gemeinschaft zu lange dauert, führt sie zu einer Entfremdung des Herzens, welche wiederum zu Geringschätzung der Gemeinschaft führt, liebe Geschwister, ja, welche das Herz verhärtet und es mit Dunkelheit füllt. Und wenn es sehr schlimm ist, ist das Licht des Glaubens ausgelöscht. Dies erklärt auch die völlige Änderung in den Herzen mancher, die Urlaub machen für eine längere Zeit oder die auf Reise gehen für eine längere Zeit und somit von der gewohnten Umgebung entfernt sind, die mit Iman gefüllt ist, oder sie eventuell sogar weggezogen sind von dieser Umgebung wegen einer Arbeit oder eines Studiums, wegen einer Dunja-Angelegenheit, kein Studium für Islam, sondern wegen einer Dunja-Angelegenheit, dann erkennt man in dieser Person eine Änderung seines Charakters, seiner Eigenschaften, seiner Taten, seiner Worte, wie er sich gibt. Und das ist ein Grund, das ist also sich entfernen von dieser Gemeinschaft, von einer glaubengefüllten Umgebung, ist ein Grund für den schwachen Iman. Tayyib, ein zweiter Grund für einen schwachen Iman ist, sich vom guten Beispiel der rechtschaffenen Leute, der rechtschaffenen Gelehrten, der rechtschaffenen Imame, wie ihr es nennen wollt, der rechtschaffenen Personen fernhält. Sich von dem guten Beispiel der rechtschaffenen Gelehrten fernzuhalten. Wenn man bei einem rechtschaffenen Mann lernt, gewinnt man nützliches Wissen, verrichtet gute Taten und stärkt gleichzeitig sein Iman. Diese Imame, diese Gelehrte kümmern sich um euch, ja, geben euch Wissen, geben euch gute Taten, geben euch gute Sitten, geben euch Tugenden weiter, die er selber hat. Und wenn man sich von dieser Person fernhält, beginnt eine Härte im Herzen. Aus diesem Grund sagten die Sahaba, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben und beerdigt war, sie sagten, wir schauten auf unsere Herzen und fühlten, dass es eine tiefe Veränderung gegeben hat. Gemäß einem anderen Bericht oder einer anderen Überlieferung wurden sie beschrieben wie Schafe, die in einer regnerischen Winternacht zurückgelassen wurden. Subhanallah. Stellt euch vor, Schafe, sie haben einen Hirten, der führt sie an. Der führt sie durch allem. Tag und Nacht, Regen, Donner, Blitz, gutes Wetter. Er ist immer ihr Führer und die Schafe wissen, wo es lang geht. Und eines Nachts, sie sind unterwegs und in einer Winternacht und es ist regnerisch, verstirbt der Hirte. Wie stehen dann die Schafe da, ohne Führung, verwirrt? Sie wissen nicht wohin, was sie tun sollen. Sie trauern um den Hirten. So wie die Sahaba getrauert und geweint haben, wie kleine Kinder, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als ihr Geliebter gestorben war. Sie verloren ihren Hirten, ihren Führer, die Quelle, auf die sie jederzeit zurückgreifen konnten. Doch der Gesandte Allahs, liebe Geschwister, er hatte großartige Führer zurückgelassen, Giganten unter den Menschen, die fähig waren, die Zügel in die Hand zu nehmen. Manche von ihnen wurden zu großartigen Beispielen und Vorbildern für die anderen. Und inshallah, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns ermöglicht, werden wir auch einige von diesen Giganten der Sahaba, von den Superhelden der Sahaba, inshallah durchnehmen und kennenlernen. Aber heutzutage, liebe Geschwister, erleiden die Muslime einen verzweifelten Bedarf, an Vorbildern, die sie führen und leiten. Sie leiden darunter, dass sie kein Vorbild haben. Sie leiden darunter, dass sie niemanden haben, auf den sie zugreifen können. Sie leiden darunter, dass sie niemanden haben, den sie sagen, ja, den will ich folgen. Der hat Wissen, der hat Iman und der hat einen guten Charakter. Deswegen sage ich, wenn wir heutzutage rechtschaffene Leute finden, die Allah fürchten, so haltet an ihnen fest. Und wenn ihr rechtschaffene, wissende Leute findet, so profitiert von ihnen. Ja? Umrundet sie. Lasst sie nicht mehr in Ruhe. Ja? Entfernt euch nicht von ihnen. Denn die Entfernung von solchen Leuten ist der Grund für einen schwachen Iman, liebe Geschwister. Und dies kann ich nur allzu gut bestätigen, liebe Geschwister. Der dritte Punkt und der dritte Grund für einen schwachen Iman ist das Scheitern nach Wissen zu streben. Das Scheitern nach Wissen zu streben. Warum scheitert man daran, nach Wissen zu streben? Warum kommt man nicht dazu, Wissen zu erlangen, sich Wissen anzueignen? Was ist der Grund dafür? Entweder man kann die Sprache des Wissens nicht. Entweder man kann die Sprache des Wissens nicht. Oder in der eigenen Sprache gibt es nicht genug. Oder man wird gehindert von zu viel Arbeit oder zu viel Vergnügen. Oder, und möge Allah uns dafür bewahren, man hat keine Lust, Wissen zu lernen. Und zweifellos ist das das schlimmste Scheitern. Wenn man sich selbst nicht dazu bewegen kann, sich in seiner Religion zu verbessern, sich immer weiter zu entwickeln, dann ist das größte Scheitern. So ist man mit den Büchern der frommen Vorfahren der Salaf nicht vertraut, welche das Herz anregen und eventuell wiederbeleben. Es gibt viele Bücher, die den Iman aufbauen, einen motivieren, um viel Gutes zu tun. Und inshallah werden wir einige von ihnen durchnehmen, was uns an der Heilung unseres schwachen Imans und zur Stärkung des unseren Imans helfen werden. Aber an erster Stelle, liebe Geschwister, von all diesen Büchern ist das Buch Allahs. Welches Buch kann dir mehr Iman vermitteln als der Koran? In welchem Buch findest du mehr Tawhid als der Koran? Welches Buch festigt dein Herz mehr als der Koran, liebe Geschwister? Keins. Deswegen ist der Koran das wichtigste Buch in unserem Leben. Oder es sollte es zumindest sein. Wir sollten uns damit beschäftigen und es lesen, tagtäglich. Und wenn einer kein Arabisch kann, ja, ich meine verstehen, nicht nur Koran lesen, der soll die ungefähre Bedeutung lesen, in seiner eigenen Sprache. Er soll die Erläuterungen lesen, die er dazu findet. Aber genau, weil wir all das nicht tun, ist unser Iman schwach. Weil wir uns nicht mit dem Koran beschäftigen oder mit den Hadith-Büchern wie Bukhari und Muslim oder mit Aqidah-Büchern oder mit Büchern, die das Herz aufweichen, wie von Ibn al-Qayyim und Ibn Rajab oder wie Riyad al-Salihin oder Adab al-Mufrad, die wir inshallah auch durchnehmen werden. Deswegen ist unser Iman auch schwach, weil wir uns damit nicht beschäftigen. Nein, vielmehr sind wir damit beschäftigt, vor der Glotze zu hocken, rauszugehen, Kino zu gehen, sonst irgendwie. Wir sind damit beschäftigt, grauenhafte Romane zu lesen, die unsere Seele zerstören, oder angebliche intellektuelle Bücher lesen. Sogar Bücher über Fiqh und Usul oder Hadith, Wissenschaften, können schlimm sein. Und das ist keine Kritik an den Büchern, aber wenn der Iman vernachlässigt wird, der Iman sinkt, der Iman schwächelt, dann sollte man zuerst zurückkehren zu den Büchern, die den Iman stärken und dann weitermachen. Nun lies einmal Bukhari und Muslim. Wenn du das liest, von Anfang bis Ende, dann denkst du, du erlebst alles live mit. Du denkst, als ob du mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sitzen würdest. Du fühlst den Wind des Imans, der damals geflossen ist, durchgezogen ist. Das sich fernhalten von solchen religiösen Büchern hat eine klare Auswirkung, besonders auf diejenigen, die Bereiche studieren oder die in Bereichen arbeiten, die keine Verbindung zum Islam haben, wie Philosophie, Psychologie, Ingenieur, Management, diese Sachen halt, was es alles gibt, die weit weg sind von islamischen Lehren. So ist das, so hat diese Arbeit oder dieses Studium eine starke Auswirkung auf dein Iman. Ja? Und versteht mich nicht falsch, jeder ist anders und jeder mag was anderes. Und das ist gut so, Alhamdulillah. Ja? Aber das Vernachlässigen islamischer Bücher, welche Balsam für die Seele sind, ist der Grund für einen schwachen Iman. Der vierte Grund, liebe Geschwister, für den schwachen Iman ist, in einer Umgebung zu leben, die mit Sünden gefüllt ist. In einer Umgebung leben, die mit Sünden gefüllt ist. Und dies ist ein klarer Grund für einen schwachen Iman. Und das können wir nur allzu gut bestätigen. Wenn wir schon gesagt haben, dass es wichtig ist oder dass der Iman sinkt, weil wir uns von einer Umgebung entfernen, die mit Iman gefüllt ist, wie ist es dann, wenn wir in einer Umgebung leben, die mit Sünden gefüllt ist? Und dies trifft definitiv auf uns zu. Und das ist auch ein Grund für den schwachen Iman. Deswegen hat jeder von uns, liebe Geschwister, eine starke Verantwortung gegenüber den Muslimen, jeder von uns, dass wir die Eltern gegenüber ihren Kindern, die Muslime, die Schwestern zu den Schwestern, die Brüder zu den Brüdern, die Wissenden zu den Unwissenden, haben große Verantwortung. Und jeder, der in einem islamischen Land war oder es zu besucht hat und dann wiederkehrt, kann nur bestätigen, dass der Iman dort automatisch gestiegen ist. Ja? Und bei der Rückkehr nach Deutschland oder in sein Land, nach der Rückkehr in ein Land, wo nicht mit Iman gefüllt ist, wo er da nicht gerufen wird, bei der Rückkehr ein Schatten der Trübe auf sein Herz fiel und somit sein Iman automatisch sank. Dies führt dazu, dass man Muslime sieht, und möge Allah uns bewahren und diese Muslime recht leiten, dies führt dazu, dass man Muslime sieht, die mit ihren Sünden prahlen. Ja, die Songs singen, die tanzen, rauchen, Drogen nehmen oder sich mit Pornografie beschäftigen oder solche ähnlichen katastrophalen Sachen, die einen zerstören können. Und noch viel schlimmer als das, liebe Geschwister, ist, dass sie sich in leeres Gerede, in Klatsch und Tratsch, der endlos ist, befinden. Dieses Geläster, Diskussion und Verleumdung. Alles, wovor uns der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam schon warnte. Dies alles, nur weil man in einer Umgebung lebt, die mit Sünden gefüllt ist. Denn da fallen einem die Sünden leicht. Besser gesagt, da fällt es einem leicht, oder da fällt man leichter und schneller in Sünden. Denn das ist es, worum man umgeben ist. Ha? Das ist es, worum man umgeben ist. Wenn du um dich herum Leute hast, die ganze Zeit rauchen, irgendwann, du wirst auch rauchen, du wirst nicht widerstehen können. Ha? Wenn du um dich herum Leute hast, die ganze Zeit Musik hören, du wirst irgendwann auch hören. Du wirst keine andere Wahl haben. Wenn du Leute hast, die Drogen nehmen um dich herum, dann wirst du auch irgendwann Drogen nehmen. Möge Allah uns bewahren. Wir wissen die Sache, deswegen müssen wir uns aufhalten in den Moscheen, in den Gemeinschaften, müssen wir festhalten, uns treffen, auch wenn es nur zu Hause ist oder im Internet ist. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und wir kennen diesen Hadith, wer einem Volk 40 Tage beiwohnt, der wird von ihnen, oder der kriegt ihre Eigenschaft. Wer 40 Tage bei einem Volk ist, der ist von ihnen. Oder wer 40 Tage in einem Volk ist, nimmt ihre Eigenschaften. Wir kennen diese Hadith, die sich ähneln. Deswegen ist das Leben in einer Umgebung, die mit Sünden gefüllt ist, auch ein Grund für einen schwachen Iman. Der fünfte Grund, liebe Geschwister, für den schwachen Iman ist das Beschäftigtsein mit dieser Welt. Das Beschäftigtsein mit dieser Welt. Wir hatten bei den Symptomen auch sowas Ähnliches. Wir hatten gesagt, die Liebe zu dieser Welt oder das Verlangen zu dieser Welt. Das ist eine Sache. Und das Beschäftigtsein mit dieser Welt ist ein Grund für den schwachen Iman. Und zwar so sehr, dass das Herz von ihr versklavt ist. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, er ist verflucht. Wer, ja Rasulullah? Wer ist verflucht? Der Sklave des Dinars, der Sklave des Dirham. Der Hadith ist in Bukhari. Der Sklave, der, als ob er sagen will, der Sklave der Dunya. Derjenige, der sein Herz gebunden hat an dieser Welt. Derjenige, an diesem, der sich gebunden hat an Vermögen, an das Materielle. Er ist verflucht. Und dieses Phänomen ist in unserer Zeit sehr offenkundig. In der materiellen Gier und das Verlangen nach mehr wertlosen Gütern zu erlangen oder zu besitzen, ist sehr weit verbreitet. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schlimme Sache. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in der Surat al-Humaza, und die kommt vor Surat al-Fil, ganz hinten, Surat al-Humaza, وَيْلُوا لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَة. Ihr kennt diese Sache. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wehe jedem Stichler und Nörgler. Weilun likulli humazatun lumaza. Und die Gelehrten sagen, al-humaza, sie haben die Übersetzung, viele Übersetzer haben Stichler und Nörgler genommen. Die Gelehrten sagen, al-humaza ist das Verleumdung, durch die Taten. Und al-lumaza ist das Verleumdung, ist das Verleumdung durch das Gerede. Und Ibn Kathir hat gesagt, jemand, also al-humazat al-lumaza, ist jemand, der einen angreift und blamiert. Oder einen angreift und beschimpft. Ja? Und auch Ibn Kathir sagt zu dieser Sache, zu den Versen, wie es weitergeht, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, also wie jedem Stichler und Nörgler, der Besitz zusammenträgt, Geld sammelt und ihn immer und immer wieder zählt, also sein Reichtum beschäftigt ihn tagtäglich und währenddessen er meint, dass sein Besitz ihn ewig am Leben ließe, er denkt, dass dieser Reichtum, den er hat, dieses Vermögen, das er hat, dass das der Grund ist, was ihn am Leben erhält. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm die Antwort. Er sagt, kalla, niemals, keineswegs. Ja? Er wird ganz gewiss in Al-Hutama geschmissen. Und wörtlich heißt Al-Hutama die Zermalmende. Ja? Und Al-Hutama ist ein Name von dem Feuern, des Feuers von Jahannam, von der Hölle. Gewiss, er wird in Al-Hutama geworfen werden. Und jetzt fragt Allah subhanahu wa ta'ala, und was lässt dich wissen, was Al-Hutama, die Zermalmende ist? Ja? Sie ist ein entfachtes Feuer, das die Herzen durchdringt. Gewiss, es wird sie einschließen in langgestreckten Säulen, wie ein Gefängnis. Es wird sie bei lebendigem Leib fressen, bei lebendigem Leib verbrennen. Sie werden umschließt von diesem Feuer, ja, aus langen Stäben, wie ein Gefängnis aus Feuer. Stäbe aus Feuer. Und Ibn Kathir sagt sogar, sie werden Ketten haben um die Hälse, damit sie gebunden sind. Und die Tore von Jahannam werden hinter ihnen verschlossen, auf dass sie nie wieder rauskommen. Möge Allah uns bewahren, von Al-Humaza und Al-Lumaza zu sein. Und diese Habsucht, liebe Geschwister, diese Habsucht bestätigt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, Allah, makellos ist er, sagte, also der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ja, und der Hadith ist in Ahmed und Sahih al-Jami. Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben Vermögen heruntergesandt für die Errichtung des Gebetes und den Bezahlen der Zakat. Aber wenn der Sohn Adams ein Tal hätte, wünschte er sich ein zweites. Und wenn er zwei hätte, würde er ein drittes wünschen. Ja? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, doch der Magen des Sohn Adams wird sich nur mit Staub füllen. Dann wird Allah die Reue annehmen von demjenigen, der bereut. Das heißt, der Mensch ist gierig. Er kriegt nie genug. Wenn er etwas hat, dann will er zwei davon oder mehr davon. Und wenn er die ganze Erde besitzen würde, so würde er noch eine Erde wollen. Oder sogar die Sonne besitzen wollen. Eine Versuchung für die Menschen, besonders für diese Umma. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt über diese Sache, jede Umma, jede Gemeinschaft hat eine Fitna, eine Versuchung, eine Prüfung. Und die Fitna meiner Umma ist das Vermögen, der Besitz, ja, oder das Besitztum. Und der Hadith ist in Tirmizi, und der Hadith ist Sahih. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in Bukhari und Muslim, er sagte, ich fürchte nicht vor euch die Armut, sondern ich fürchte mich, dass euch diese Welt sich eröffnet und ihr dann auf ihr wetteifert wie die Menschen vor euch und euch dann verlockt, wie es sie damals verlockt hat. Der Hadith ist in Bukhari und Muslim. Deswegen, liebe Geschwister, müssen wir aufpassen, dass uns die Welt, das Vermögen, das Diesseits nicht einnimmt. Noch viel mehr sollen wir uns mit wenig zufrieden geben, wie wir schon gelernt haben, so dass wir haben so viel, wie es reicht. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala gibt, dann ist es gut, inshallah. Tayyib, der sechste Grund für einen schwachen Iman, liebe Geschwister, und das kann man eventuell als Vertiefung oder Spezialisierung des fünften, des vorherigen Punktes nehmen, ist, mit dem eigenen Vermögen Ehegatten und Kindern beschäftigt sein. Mit den eigenen Vermögen Ehegatten und Kindern beschäftigt sein. Fünftens war, du willst immer mehr von dem, was du, hast, oder beziehungsweise du bist beschäftigt, mehr zu kriegen von dem, was du hast. Dieser Punkt ist, dass du beschäftigt bist mit dem, was du hast. Vorhin, wir wollten immer mehr haben. Ja, eine Dunja, zweite Dunja. Jetzt, du bist beschäftigt mit dem Vermögen, was du hast. Mit der Frau, mit dem Mann, mit den Kindern, was du hast. Dein Geld, deine Frau, deine Kinder, ja, die lenken dich ab vom Gedenken Allahs. Oder du lässt dich ablenken. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sura 8, Vers 28, gewiss euer Besitz und eure Kinder sind eine Versuchung. Und bei Allah gibt es einen besseren Lohn. Also es gibt was Besseres. Gewiss euer Besitz und eure Kinder sind eine Versuchung für euch. Und dann, warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache? Weil wir uns von unserem Besitz und von unseren Kindern ablenken lassen. Du willst gerade lernen, du willst gerade einen Vortrag anhören, dann kommt dein kleines Kind und weint und will mit dir spielen und du kannst nicht widerstehen, wenn es dich anguckt und du wirst weich. Und dann lässt du das lernen und beschäftigst dich mit deinem Kind, obwohl du dich schon den ganzen Tag mit deinen Kindern beschäftigt hast. Ja? Aber Allah sagt, und bei Allah gibt es einen großartigen Lohn. Als ob er sagen will, bei Allah gibt es doch was Besseres. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in Sure 3, Vers 14, Hallo? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sure 3, Vers 14, ausgeschmückt ist den Menschen die Liebe zu Begierden, nach Frauen, Bismillah, hört ihr mich noch? Vielleicht hat das ein bisschen Verzögerung. Wir machen einfach weiter. Ausgeschmückt ist den Menschen die Liebe zu den Begierden nach Frauen an erster Stelle. Nach Frauen, Kindern, angehäuften Mengen an Gold, Silber, an Rassenpferden, Vieh und Saatfeldern. Das ist der Genuss im diesseitigen Leben. Doch bei Allah ist die schöne Heimatstadt. Das heißt, wir begehren als erstes Frauen, also die Männer begehren als erstes Frauen und bei Frauen, die begehren als erstes Männer. Und dann wollen wir Kinder. Und dann wollen wir Geld. Vermögen, ja, aufgehäufte Mengen an Gold und Silber. Dann wollen wir Rassenpferde. Ja, sozusagen Rassenpferde bedeutet Marken, Markenautos, kann man heutzutage sagen. Ja. Jeder will ein Porsche, Ferrari, Mercedes und diese Sachen. Ja. Vieh und Saatfelder, dann will er noch viel besitzen. Ein großes Feld, ein großes Haus. Ja. Saatfelder. Und das ist, und Allah sagt, das ist der Genuss des diesseitigen Lebens. Das ist der Genuss vom diesseitigen. Doch Allah sagt dann, doch bei Allah ist die schöne Heimatstadt. Also bei Allah gibt es etwas Besseres. Also gebt Acht, dass ihr euch nicht vom wahren Leben ablenken. Also diese Genüsse, was wir aufgezählt haben. Was Allah SWT im Koran sagt, ja, in Surah 3, Vers 14, was wir gerade gesagt haben. Dass das Leben, denn das Leben nach dem Tod ist das ewige und wahre Leben. Ja, sei davor gewarnt und beschäftige dich damit. Und Allah SWT sagt in Surah 64, Vers 14, O, die ihr glaubt, von euren Gattinnen und Kindern gibt es Feinde gegen euch. So seht euch vor. Oh, was ist das? Ja. Gibt es Feinde? Meine Frau, meine Kinder sind Feinde? Ja, es gibt auch von deinen Frauen und von deinen Kindern gibt es Feinde. Und Allah sagt auch das Gleiche, nochmal in Surah 8, euer Besitz und eure Kinder sind nur eine Versuchung, doch bei Allah gibt es einen großartigen Lohn. Das heißt, entweder kann mit Feinden gemeint sein, dass es eine Versuchung ist, weil der Vers beschreibt sich, ein erklärt durch einen Vers, die Frau und die Kinder können eine Versuchung sein, die dich ablenken, so sieh dich vor, oder sie können auch wirklich Feinde gegen dich sein, ja? Wie die Frau von Lot a.s. oder der Sohn von Nuh a.s. Heißt es jetzt, dass ich mich gar nicht mehr mit meiner Frau und meinen Kindern beschäftigen soll? Ja? Meine Arbeit kündigen und mich einsperren und nur noch beten soll? Nein! Nein, diese Ayah, diese Verse bedeuten, dass wir Acht geben sollen, dass die Liebe zu unseren Frauen, zu unseren Kindern und zu unserem Vermögen nicht größer als die Liebe zu Allah und seinem Gesandten wird. Das heißt, dass mir der Gehorsam gegenüber Allah wichtiger und größer sein sollte als zu diesen anderen Dingen. Ja? Beispiel, du willst beten. Pflichtgebet, nicht freiwilliges Gebet. Du willst Pflichtgebet beten. Es ist Zeit. Und leider heute beten viele zu Hause und wir haben noch keine andere Möglichkeit eventuell in manchen Gegenden. Du willst gerade beten, dann kommt dein Kind. Papa, spiel mit mir. Mama, lies für mich. Papa so, Mama so. Und unsere Kinder lenken uns ab und wir verzögern das Gebet. Das darf nicht passieren, liebe Geschwister. Oder das Fasten im Ramadan. Ja, manche fasten, die sagen, es ist zu schwer. Ich will mit meiner Frau Spaß haben, deswegen kann ich nicht fasten. Fürchte Allah. Oder andersherum, wenn die Frau das sagt. Oder er ist beschäftigt mit seinem Hobby oder mit seinem Geld, das ihn ablenkt vom Koran zu lesen. Deswegen muss man aufpassen. Und ich sage, liebe deine Frau, liebe deinen Mann, liebe deine Kinder und sei dankbar für das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Aber halte diese Liebe in Grenzen. Denn Allah gab dir all dies und Allah kann dir all dies wieder nehmen. So liebe ihn am meisten und fürchte ihn am meisten und bitte ihn alleine. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dazu, und der Hadith ist in Ahmed und Sahih al-Jami'a, in dieser Welt wurden mir Frauen und gute Düfte lieb gemacht, ja, oder begehrenswert gemacht. Der Prophet Sassam liebte seine Frauen und liebte gute Düfte. Aber achtet mal, was er danach sagt. Er sagt, aber das Liebste, sozusagen wortwörtlich heißt mein Augenschmauch, ist das Gebet. Ja, so muss es sein. Aber mein Augenschmauch, das Liebste für mich, ist das Gebet. So müssen wir sein, liebe Geschwister. Und wie viele Männer folgten schon ihren Frauen im Begehen von Sünden oder schlechten Taten? Und wie viele Frauen folgten schon ihren Männern im Begehen von schlechten Taten? Und wie viele erlaubten schon unseren Kindern, dass sie uns abhalten von der Anbetung von Allah? Ja? Und ich sage nochmals, liebe Geschwister, spielt mit euren Kindern, denn das Spielen mit euren Kindern ist gut, das Beschäftigen mit ihnen ist gut, aber sie sollen euch nicht ablenken vom Gedenken Allahs, sie sollen nicht euch nicht abhalten vom Koran lesen, von Unterrichten, vom Gebet und so weiter. So sagt, und hört mal zu, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu, in Bezug auf die Kinder. Und wallahu alim, ob ihr sowas schon mal gehört habt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und der Hadith ist in Tabari, ja, und in Sahih al-Jami, und der Hadith ist Sahih. Er sagte, Kinder sind der Grund für Kummer, Feigheit, Unwissenheit und Geiz. Hä? Was das, ja Rasulullah? Nochmal, Kinder sind der Grund für erstens Kummer, zweitens Feigheit, drittens Unwissenheit und viertens Geist. Wenn jetzt jemand diesen Hadith liest und der weiß die Erklärung nicht dazu, Khalas, der wird nie wieder Kinder kriegen. Der will nicht heiraten und der will keine Kinder kriegen. Der will sich davon fernhalten. Subhanallah. Wenn er sallallahu alaihi wasallam sagt, dass sie der Grund für Geiz sind, so meint er, dass wenn man spenden will für Allah, so erinnert der Shaitan ihn an seine Kinder, so denkt er, meine Kinder verdienen das Geld mehr, so spendet er nicht und verliert die Belohnung. Er spendet nicht und er kauft lieber seinen Kindern was und verliert die Belohnung. Und seine Kinder haben eventuell schon genug. Und er hätte in dem Moment spenden und die Belohnung kriegen können, aber der Shaitan hat ihn an diese Sache gekannt. Deswegen sind die Kinder ein Grund für für Geiz. Obwohl man auch beides machen kann. Man kann ja spenden, einen Teil und ein bisschen was für die Kinder geben. Aber man soll Acht geben, dass man die Spende nicht vergisst. Wenn er sallallahu alaihi wasallam sagt, dass sie der Grund für Feigheit sind, so meinte er, dass wenn ein Mann in den Krieg ziehen muss, der Shaitan kommt und sagt, du wirst getötet, deine Kinder werden weise, die werden alleine sein, so bleibt er zu Hause und rückt nicht zum Kampfe für Allah aus. Wenn er sallallahu alaihi wasallam sagt, sie sind der Grund für Kummer, so meint er, dass wenn ein Kind krank wird, die Eltern Kummer fühlen. Wenn ein Kind etwas bittet und der Vater oder die Mutter es ihm nicht geben kann, so bekümmert es ihn. Und so weiter. Wenn er sallallahu alaihi wasallam sagt, dass sie ein Grund für Unwissenheit sind, so meint er, dass sie den Vater oder die Mutter davon ablenken, Wissen zu suchen. Sie versuchen zu lernen, an Unterrichten oder Versammlungen teilzunehmen und durch die oder Bücher und Unterrichte anzuhören, doch sie werden abgelenkt von ihren Kindern, so bleiben sie unwissend. Aber all dies soll nicht bedeuten, dass man auf Heirat und Kinderkriegen verzichten soll. Ganz im Gegenteil, liebe Geschwister. Wir sollen heiraten und viele Kinder bekommen, auf dass diese Umma am jüngsten Tag die größte wird. Jedoch soll all dies nicht uns vom Gedanken an Allah ablenken. Jedem sollen wir sein Recht geben. An erster Stelle Allah und seinem Gesandten. Dann unsere Familie, dann sogar uns selbst. Liebe Geschwister. Und eine Sache in Bezug auf Vermögen möchte ich euch noch sagen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Weil wir hatten hier Frau, Vermögen und Kinder. Und wir hatten schon ein bisschen über Vermögen gesprochen. Ich will noch eine Kleinigkeit sagen in Bezug auf Vermögen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und hört mal diese Sache an. Der Hadith ist in Tirmizi und Sahih al-Jami'. Er sagt, zwei hungrige Wölfe, die gegen eine Schafsherde geschickt werden. Ja, stellt euch Wölfe vor, die haben tagelang nichts gegessen. Ihre Bäuche knurren schon, ihre Zähne sind schon gefletscht. Und auf einmal finden sie saftige Schafe vor sich, subhanallah. Ja? Was würden die machen, diese Wölfe? Die würden die ganzen Schafe auseinandernehmen, oder? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, zwei hungrige Wölfe, die gegen eine Schafsherde geschickt werden, richten nicht mehr Schaden an, als der Eifer eines Mannes für Vermögen und Position seiner Religion Schaden zufügt. Subhanallah. Nochmal, zwei hungrige Wölfe, die gegen eine Schafsherde geschickt werden, richten nicht mehr Schaden an, als der Eifer eines Mannes für Vermögen und Position seiner Religion Schaden zufügt. Subhanallah. Subhanallah. Das heißt, wenn der Mann oder die Frau sich anstrengt in diesseits für Geld und für Position, dann ist das schlimmer für seine Religion. Ja? Das heißt nicht, dass du nicht gut sein sollst in deiner Arbeit, in deiner Schule. Nein. Hier, du musst diese Karriere, ja, und vergisst das Jenseits, nur noch dieses beschäftigt. Das ist damit gemeint. Das ist schlimmer für die Religion als die zwei hungrige Wölfe für eine Schafsherde. Aus diesem Grund ermahnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Muslime, nur so viel zu nehmen, dass es ihnen genügt, ohne auf mehr zu hoffen, was ihnen das Gedenken an Allah davon abhalten könnte. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, was ihr an Vermögen benötigt, ist ein Helfer und ein Transportmittel. Und in einem anderen Hadith, um für die Sache Allahs auszureiten. Ja, der Hadith in Ahmed und Sahih al-Jami. Und er sallallahu alaihi wasallam sagt auch, wehe denen, die Vermögen anhäufen wollen, außer demjenigen, Achtung, nochmal. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam warnt jeden, der Vermögen anhäufen will. Ja, Achtung, ihr dürft kein Vermögen euch anhäufen. Dann sagt er, außer derjenige, der sein Vermögen nimmt und sagt, hier zu seiner Rechten, hier zu seiner Linken, hier nach vorne und nach hinten. Das heißt, er gibt überall, zu jeder Zeit, wo er kann, sein Vermögen für Allah subhanahu wa ta'ala aus. Ja? Und möge Allah uns von diesen Leuten machen und nicht von Leuten, die geizig sind. Tayyib, liebe Geschwister, der siebte und vorletzte Grund für heute, inshallah, ist lange Lebenserwartung. Lange Lebenserwartung. Und dies ist einer der größten Gründe heutzutage. Ja? Man denkt, man würde ewig leben. Ja? Man würde, das heißt, sehr lange leben. Man achtet nicht darauf, dass man jederzeit sterben könnte. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diese Leute, lass sie nur essen und genießen und sich durch falsche Hoffnungen ablenken lassen. Sie werden es noch sehen. Sie werden es noch erfahren. Das ist Sure 15, Vers 3. Ja? Sozusagen genießt euer Leben und denkt, es wäre lang und danach und denkt, als ob, und lebt es, als ob es danach nichts gäbe. Aber spätestens, wenn der Todesengel kommt, dann wisst ihr Bescheid. Ali radiallahu an sagte, Ali radiallahu an, der vierte Khalif, sagte, was ich für euch fürchte, ist, dass ihr euren Gelüsten folgt und auf ein langes Leben hofft. Ja? Denn eigenen Gelüsten zu folgen, führt dazu, dass ein Mann die Wahrheit ignoriert. Ja? Oder dass eine Frau die Wahrheit ignoriert, wenn man seinen eigenen Gelüsten folgt. Und auf ein langes Leben zu hoffen, führt ihn dazu, dass er das Jenseits vergisst. Und das ist in Fath al-Bari, in Scharh von Bukhari. Und ebenso in Fath al-Bari ist zu finden, in Fath al-Bari ist die Erklärung von Bukhari, ja, ist, vier Dinge sind Gründe für den Untergang. Ja, das sagt wer? Das erwähnt Hassan al-Basri in Fath al-Bari. Vier Dinge sind Gründe für den Untergang. Ein trockenes Auge. Was bedeutet das? Das heißt, du weinst nie. Du weinst nie. Nicht bei den Ayat, nicht wenn etwas Schlimmes passiert von den Muslimen. Dich trifft einfach gar nicht. Dein Auge ist trocken. Ein hartes Herz. Ich glaube, darüber brauche ich nichts sagen. Hoffnung auf ein langes Leben. Ja, das ist unser Punkt. Hoffnung auf ein langes Leben. Und Gier nach dieser Welt. Hoffnung auf ein langes Leben führt zu Faulheit in der Anbetung. Aufschieben. Ja? Verlangen nach Dingen dieser Welt. Vernachlässigung des Jenseits und Hartherzigkeit. Subhanallah. Weil Weichheit des Herzens Und Klarheit der Sicht können nur erreicht werden durch das Gedenken des Todes, das Gedenken an das Grab, die Belohnung und die Strafe und den Schrecken vom jüngsten Tag. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und wie wir das vorhin schon erwähnt haben, und es hat ihnen so lange gedauert, und so haben sich ihre Herzen verhärtet. Und ebenso wurde gesagt, wer nicht auf ein langes Leben hofft, wird weniger Sorgen haben. Und sein Herz wird sich mit Licht füllen, weil er sich den Tod in Erinnerung ruft und sich bemüht, Allah gehorsam zu sein. Ja? Dies ist eine Methode, auch gegen den schwachen Iman zu arbeiten, aber darauf kommen wir, inshallah ta'ala. Tayyib. Der achte Grund und der letzte für heute ist, und es ist so ein Sammelgrund, ist alles so ähnlich, so ein Sammelgrund ist, viel essen, viel schlafen, lange aufbleiben in der Nacht, ohne Grund, viel reden, viel unter Leute sein, viel lachen, all diese Sachen, ha? All diese Sachen sind ein Grund für einen schwachen Iman. Ha? Zu viel essen macht das Gehirn langsam und den Körper schwer, was die Person darin hindert, Allah zu dienen und den Shaitan einfach macht, euch in Versuchung zu führen. Es wurde gesagt, wer viel trinkt, isst und schläft, verliert eine große Belohnung. Zu viel reden verhärtet das Herz. Vierter Punkt. Bitte Fragen machen wir inshallah zum Schluss. Zu viel reden verhärtet das Herz. Und zu viel unter den Leuten zu sein, hält einen davon ab, Zeit zu haben, über Allah nachzudenken oder mit sich selbst abzurechnen oder freiwillige Taten zu tun. Zu viel Lachen entzieht dem Herzen das Licht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, lacht nicht zu viel, denn übertriebenes Lachen tötet das Herz. Lacht nicht zu viel, denn übertriebenes Lachen tötet das Herz. Und der Hadith ist in Ibn Majah und Sahih al-Jami. Das heißt nicht, dass man nicht lachen soll. Ha? Sogar man kann laut lachen, ha? Sich auf den Boden wälzen, wie die Sahaba es getan haben. Nein, gemeint ist dieses ständige, oft lachen, wie jede Kleinigkeit, die ganze Zeit lachen. Und nie traurig sein für die Sache Allahs. Nie weinen über den Tod, das Grab und die Bestrafung, die Hölle und so weiter. Das ist mit diesen Sachen gemeint, liebe Geschwister. Und das waren inshallah ta'ala die 7 Gründe oder die 8 Gründe, die ich euch nennen wollte. Und es gibt noch viele, viele Gründe, die für einen schwachen Iman. Viele, viele Gründe für einen schwachen Iman. Aber inshallah, mit dieser Sache haben wir eine Grundlage und mit dieser Sache habt ihr eine Vorstellung von den Gründen. Und zum Abschluss von heute, und danach können wir die Fragen machen, zum Abschluss von heute möchte ich euch eine Zusammenfassung von einer Risale von Ibn al-Qayyim, also eine kleine Broschüre, kleines Heftchen von Ibn al-Qayyim vorlesen, das 4 Dinge heißt. Und diese Sache ist auch im Internet, hat den Titel 4 Dinge. Ja? Ich möchte euch inshallah eine Zusammenfassung, da einen Stichpunkt in kurz vorlesen. Er sagt, 4 Dinge lassen den Körper krank werden. Lassen den Körper krank werden. Viel reden, viel schlafen, viel essen und viel Geschlechtsverkehr. 4 Dinge ruinieren den Körper. Sorgen, Trauer, Hunger und lange in der Nacht bleiben, wach bleiben ohne Grund. 4 Dinge löschen das Licht aus deinem Gesicht. 4 Dinge löschen das Licht aus deinem Gesicht. Lügen, Unverschämtheit, viel Sündigen und viel unnötiges Fragen. Und das haben wir erklärt. Und vier Dinge verhindern den Rizq, das Vermögen. Ja? Schlafen nach Fajr, Dann kriegst du kein Vermögen, nach welchem du schläfst. Wenig beten, Faulheit und untreu sein. Und jetzt mal eine schöne Sache. Und jetzt drei schöne Sachen. Vier Dinge lassen dein Gesicht schön sein. At-Taqwa, Gottesfurcht. Versprechen halten. Ne? Versprechen halten. Ich komme inshallah darauf zu, Amen. Ich komme inshallah darauf zu. Ja? Versprechen halten. Wir haben gesagt, Gottesfurcht, Versprechen halten, Großzügigkeit und Tapferkeit. Großzügigkeit und Tapferkeit. Vier Dinge vermehren deinen Risk, geben dir mehr, ermöglichen dir mehr, wie heißt das, Vermögen zu haben oder Risk zu haben. Nachts beten, viel Istighfar machen, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allah um Vergebung bitten, viel spenden und das Gedenken morgens und abends, ja, diese Bittgebete nach Fajr und vor dem Sonnenuntergang. Ja, diese Sachen wollte ich euch geben, denn die sind eine schöne Sache, die ich finde. Ich wollte das mit euch teilen. Und ich finde das auch als ein guter Abschluss von Symptomen und Gründen des schwachen Imans und einen schönen Übergang zu der Heilung des Imans, der Heilung des schwachen Glaubens. Tayyib, inshallah, das war's für heute mit dem Unterricht. Jazakum Allah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.